Deutschlandfunk. Verbrauchertipp. Rauchen schadet der Gesundheit und Aufklärung über die Gefahren des Rauchens macht müde, denn man hat die Warnungen ja schon so oft gehört. In den vergangenen Jahren hat sich allerdings eine Variante des Rauchens entwickelt, der das Image anhaftet, weniger schädlich zu sein als Pfeife oder Zigarette. Es geht um E-Zigaretten, also elektronisch betriebene Rauchverdampfer. Bei ihnen wurde sogar schon der Vertrieb über die Apotheke diskutiert. Zwischen all den Medikamenten wären sie allerdings ein Fremdkörper, denn sie sind völlig ungeeignet, die Gesundheit zu fördern. Der Verbrauchertipp von Hilde Braun. E-Zigaretten bestehen aus einem Mundstück aus Kunststoff, einem batteriebetriebenen Heizelement und einer Kartusche mit der zu verdampfenden Flüssigkeit, oft auch englisch Liquid genannt. Dieses Liquid ist aber keineswegs harmlos. Die Flüssigkeit enthält Substanzen wie Propylenglykol, Nikotin, Glycerin, Ethanol und unterschiedliche Aromastoffe. Von A wie Apfel über Lakritz bis Z wie Zitrone. Martina Pötschke-Langer vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Die Flüssigkeiten enthalten teilweise giftige Zusätze mit entzündungsfördernden Stoffen, zum Beispiel Aromastoffen oder Propylenglykol, Ethylenglykol, aber auch Duftstoffen und das suchterzeugende Nikotin. Wer zur E-Zigarette greift, inhaliert also einen Chemie-Cocktail. Das gilt auch für Flüssigkeiten ohne Nikotin, warnen Experten. Auch wenn die Aromen noch so appetitlich klingen, schon die Verdampfungschemikalie Propylenglykol ist gesundheitsschädlich. Beim Verdampfen von dem Chemikaliengemisch der E-Zigaretten entstehen ultrafeine Propylenglykol-Tröpfchen, die Entzündungsreaktionen in den tiefen Regionen der Lunge verursachen können und auch das Asthma-Risiko erhöhen. Wie gefährlich E-Zigaretten sind, hängt aber nicht nur von den Chemikalien ab, sondern auch von der Gerätetechnik und dem Nutzungsverhalten. So erlaubt manche Batteriespannung den Betrieb bei zu hoher Temperatur. Dann wird der Chemie-Cocktail umso gefährlicher, weil zum Beispiel Formaldehyd entstehen kann, ein krebserregender Stoff. Auch E-Zigaretten ohne Nikotin können eine Einstiegsdroge sein, warnt Christiane Mantei, Leiterin der Abteilung Lebensmittel und Ernährung bei der Verbraucherzentrale Baden-Württemberg. Mit E-Zigaretten wird ein Rauchritual eingeübt oder eben auch verfestigt. Und wenn die E-Zigaretten Nikotin enthalten, können sie genauso wie herkömmliche Zigaretten abhängig machen. Ein gefährlicher anderer Trend sind Wasserpfeifen, auch Shishas genannt. Wasserpfeifen haben zahlreiche weitere gesundheitsschädliche Zusatzstoffe, erklärt Martina Pötschke-Langer vom Deutschen Krebsforschungszentrum. Der Rauch von diesen Wasserpfeifen enthält neben dem Nikotin mindestens über 80 schädliche Substanzen, darunter und 30, die Krebs erzeugen oder im Verdacht stehen, Krebs zu erzeugen, sowie giftige Metalle, Kohlenmonoxid und lungengängige Partikel. Über den Rauch von Wasserpfeifen werden zum Teil größere Schadstoffmengen aufgenommen als über filterlose Zigaretten. Dies gilt insbesondere für Teer- und Kohlenmonoxid. Die Nikotinkonzentration im Blut steigt bei Wasserpfeifen sogar stärker an als bei Zigaretten. Außerdem kann das gemeinsame Nutzen zur Übertragung von Infektionskrankheiten führen. Wer sie trotz der schädlichen Wirkungen nutzen will, sollte den Tabak hier in Deutschland kaufen, rät Christiane Mantei. Und damit ist die europäische bzw. die deutsche Marktüberwachung dann für die Kontrolle dieser Hersteller und Betriebe zuständig. Das heißt, wer im Internet einkauft, sollte eben sehr genau das Impressum prüfen, dass Händler und Hersteller eben tatsächlich auch hier in der Europäischen Union oder bei uns in Deutschland ansässig sind. Am besten aber gilt, ganz die Finger von E-Zigarette und Co. zu lassen. Mit dem Verbrauchertipp von Hilde Braun gilt Umwelt und Verbraucher zu Ende.